Seit wie jetzt möchte ich gerne ohne Skrupel sein, weil dann könnte ich ganz gemein Beamtenknochen entzweien. Das ist der Wunsch, den ich gerade in mir spüre, nachdem ich lesen musste, wie sich diese Affen draußen aufführen, als wären sie die Götter der Straßen, in denen sie nicht wohnen und sehen aus, als würden sie von Schweinen geklont. In den Medien wird auch noch ihre Macht betont. Warum beschmeißt man diese Hirntoten eigentlich nicht mit Kot? Ihre Akzeptanz bei den Leuten ist erschreckend. Ihre Macht erstreckt sich auch bis zum Verrecken von sogenannten Zecken. Sie machen das, weil es ihnen Spaß macht und sie es können. Kein Wunder, wenn wir denen keinen Widerstand entgegenbringen. Deswegen rate ich dazu, sich zu bewaffnen. Womit ist euch überlassen? Doch macht Gebrauch von den Sachen. Wenn das Gesetz versucht, Unrecht zu legitimieren, liegt es an uns, das Unrecht zu liquidieren.